إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren angekommen auf Seite 38 in der Aqida. Und der Titel oder die Überschrift lautet nun die polytheistischen Quraysh und ihre Anerkennung der Existenz des Schöpfers. Wir sind immer noch bei den Gottesbeweisen, und zwar beim ersten Beweis, und das ist die Fitra. Wir haben gesagt, dass die Existenz Allahs eine natürliche Veranlagung ist bei den Menschen, also der Glaube an die Existenz Allahs Azza wa Jal ist bei den Menschen natürlich veranlagt. Und wir hatten die Ayat uns angehört und angeschaut, die dies belegen. Nun kommt der Verfasser, Hafizahullah, zu einem Punkt, und zwar eben, dass dieser Aspekt, die Existenz Allahs, nie zur Diskussion stand bei den Kuffar der Quraysh. Also bei diesem Stamm des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka, die eben so genannt werden, Quraysh. Diese haben nie daran gezweifelt, dass Allah azza wa jal existiert. Es waren also keine Atheisten, sondern es waren Polytheisten. Das heißt, sie haben nicht nur an einen Gott geglaubt, sondern an mehrere. Und sie haben unter anderem auch an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt, aber nicht in dem Sinne, dass sie sagen, er ist der Einzige, dem man dienen darf. Nein, sondern er ist einer von mehreren, die man dienen darf und denen man dienen sollte. Also sagt der Verfasser, die Araber, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegenüberstand, bekannten sich zur Existenz Allahs und dazu, dass er der alleinige Schöpfer der Welt ist. Also dieser Punkt war, wie gesagt, stand außer Frage. Er ist der Schöpfer. Die anderen Götter haben diese Welt nicht erschaffen, ihrer Ansicht nach, aber sie haben das Recht, verehrt zu werden. Ebenso bekannten sie, dass er allein es ist, der den Lebensunterhalt gewährt, also der die Versorgung gewährt. Das ist nur Allah tabaraka wa ta'ala, der Schaden zufügt oder Gutes gewährt und so weiter. Das heißt, diese Eigenschaften der Herrschaft Allahs tabaraka wa ta'ala, al-Rububiyyah, dass er diese Taten ausübt, dass er versorgt, dass er lebendig macht, dies haben sie bestätigt, und das war kein Streitpunkt zwischen den Polytheisten diesem Stamm Quraysh und al-Rasul alayhi salatu wassalam. Aber sie beteten neben ihm auch andere Götter an, und verehrten nicht allein Allah in Treue und Lauterkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Das heißt, in der ungefähren Bedeutung, sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst. Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sprich, bedenkt ihr denn nicht? Sag, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann, wenn ihr wisst? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Wieso seid ihr denn einem Zauber verfallen? Diese Ayat belegen also, die Kuffar von Quraysh haben nie bestritten, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer ist, der Lenker aller Angelegenheiten, der Versorger ist, der Helfer ist. Aber sie haben gesagt, wir sollen nicht nur Gott anbeten, Allah subhanahu wa ta'ala, sondern wir sollen neben Allah tabaraka wa ta'ala noch viele andere Götter anbeten. Warum hat der Verfasser nun diesen Aspekt hier erwähnt? Um zu zeigen, dass der Glaube an die Existenz Allahs etwas natürlich Veranlagtes ist. Selbst die Götzendiener, selbst die Polytheisten glauben an Allah tabaraka wa ta'ala. Natürlich glauben sie oder sie vertreten einen Glauben, der mangelhaft ist, ja, der nicht ausreichend ist und der auch nicht genügt, wie wir inshallah noch sehen werden. Eben, wenn wir den Punkt erläutern, dass der Glaube an die Rububiyyah, also an die Herrschaft Allahs, an seine Taten, dass er erschafft, dass er die Seelen nimmt, dass er versorgt, dass er hilft und so weiter und so fort. Der Glaube an die Taten Allahs alleine reicht nicht aus, um gläubig zu sein. Der Glaube an die Taten Allahs alleine reicht nicht aus, um gläubig zu sein. Deswegen reden wir bei den Polytheisten von Ungläubigen. Hier könnte natürlich jemand kommen und sagen, wie könnt ihr Menschen ungläubig nennen, wo sie doch an die Existenz Allahs glauben? Und hier lautet die Antwort, gläubig wird nur jener genannt, der auch alle Aspekte des Glaubens verinnerlicht hat. Derjenige, der nur einen Teil des Glaubens verinnerlicht hat und andere Teile nicht, der kann nicht gläubig genannt werden. Und damit wird klar, dass jemand, der nicht an Muhammad alayhi salatu wassalam glaubt, auch nicht gläubig genannt werden kann, sondern dies sind Ungläubige, Nichtgläubige. Warum? Nicht, weil sie nicht an die Existenz Allahs glauben. Sie glauben. Sondern weil dies nicht ausreicht, um Gläubiger zu sein, per islamischer Definition. Denn per islamischer Definition ist Gläubiger nur derjenige, der an alle Aspekte des Iman, also des Glaubens, eben glaubt und alle diese Aspekte verinnerlicht. Nun heißt es weiter, es gibt zahlreiche Verse dieser Art. Ebenso finden sich viele Hinweise auf die Fitrah in Koran und Sunna und im Leben selbst. Das heißt, wir hatten ja schon im letzten Vortrag erwähnt, dass der Mensch in Notsituationen zurückkehrt zu Allah tabaraka wa ta'ala. Wenn es ihm schlecht geht, wenn er keinen Ausweg mehr findet, wenn er keine Mittel mehr findet, dann denkt er doch oder dann sucht er doch nochmal Halt und dann sucht er nochmal Hilfe beim Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und dann erwähnt der Verfasser einen wichtigen Aspekt, und zwar, ob Allah durch die Fitra einen Beweis gegen die Menschen erbracht hat. Was bedeutet das? Hier stellen wir uns nun die Frage, reicht es aus, die Tatsache, dass durch die Fitra Allah erkannt werden kann, also seine Existenz erkannt werden kann? Reicht dies aus, dass Allah Azza wa Jal eben die Menschen dann bestrafen wird, wenn sie nicht an ihn glauben? Oder reicht dies nicht aus? Ist die Fragestellung klar? Wenn die Fitra bei jedem Menschen gegeben ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu mauludin yuladu ala al-fitra, jedes neugeborene Kind wird gemäß der natürlichen Veranlagung geboren. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Seine Eltern nun bringen ihn zum Judentum, zum Christentum oder zu den Anhängern der Feueranbeter. So die Tatsache, dass nun jedes neugeborene Kind mit dieser Fitra aufwächst oder mit dieser Fitra geboren wird, reicht dies nun aus, dass Allah all diejenigen, die nicht an Allah glauben und die nicht Allah folgen, und die nicht sich unterwerfen, dass Allah sie bestraft? Das ist die Frage. Denn wir haben ja gesehen in der Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon vor der Schöpfung die Menschen zu Zeugen gemacht hat. Bin ich nicht euer Herr? Sie sagen, ja, wir bezeugen. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Reicht dies aus, sodass Allah subhanahu wa ta'ala danach den Menschen bestraft, oder gibt es noch eine andere Voraussetzung? Hier sagt der Verfasser, die Fitra aber ist ein Zeichen der Führung, nicht aber ein Zeichen, das als Beweismittel gilt. Es ist ein Zeichen der Führung, nicht aber ein Zeichen, das als Beweismittel gilt. Bedeutet was? Das bedeutet, dies ist ein Zeichen dafür, dass Allah existiert, dass jeder Mensch in seiner natürlichen Veranlagung so erschaffen wurde, dass er an Allah glaubt. Natürlich gibt es Sachen, die ihn von diesem Glauben oder die ihn von dieser natürlichen Veranlagung wegbringen, wie wir das letzte Mal schon erwähnt haben. Aber dies genügt nicht, und so gütig wie Allah ist, hat er dies so festgelegt. Dies genügt aber nicht, um ein Beweismittel darzustellen, sodass man vor der Strafe geschützt wird. Sie ist ein Hinweis, wer ist sie? Al-Fitra. Sie ist ein Hinweis auf die Einzigkeit Allahs, den er seiner Schöpfung eingab. Ein Hinweis darauf, dass Allah einzig ist, durch den er die Menschen verpflichtete und mit dem er die auf die Fitra hinweisenden Zeichen verband. Ja, wir sehen die Welt, wir sehen diese Organisation, wir sehen diese Perfektion. Das alles führt bei der Fitra des Menschen dazu, dass er weiß, okay, es muss also einen Gott geben. Alles hat eine Ursache. Das bedeutet, es muss eine erste Ursache geben, die wiederum keine Ursache hat. Das ist die Fitra. Die Sachen, die eben logisch klar und deutlich sind, das ist diese Fitra. Wenn der Mensch den Propheten folgt, so erkennt er damit diese erste Übereinkunft an. Also diese Fitra. Wenn er die Propheten zurückweist, so weist er diese erste Übereinkunft zurück und der Beweis ist gegen ihn erbracht. Also wann erst gilt es, dass der Beweis gegen den Menschen erbracht wurde? Die bloße Fitra oder muss da noch etwas dazukommen? Was hört? Barakallahu fiqh. Also zusätzlich zu dieser einen reinen Fitra wird der Mensch erst bestraft, wenn die Botschaft zu ihm angekommen ist. Die Botschaft von wem? Der Propheten. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah sagte, es läuft jeglicher natürlichen Veranlagung und dem Verstand zuwider, dass es einen anderen Gott geben könnte. Das ist die Fitra. Wenn er, also Allah subhanahu wa ta'ala, allein in Übereinstimmung mit dieser Fitra strafen würde, ohne dass er Propheten entsandt hätte, ohne dass er Bücher offenbart hätte, allein diese Fitra, du hast diese Fitra, damit wirst du geboren. Wenn Allah azza wa jalla nur mit dieser Fitra bestrafen würde, warum sollte dann der Aufruf der Gesandten zum Bekenntnis der Einheit Allahs bis heute bestehen? Also würde das ausreichen, damit Allah nun diejenigen bestraft, die ihm nicht folgen, und diejenigen belohnt, die ihm folgen, welchen Sinn hätte dann die Entsendung der Gesandten und der Propheten? Das ist also ein Beleg für was? Das ist ein Beleg dafür, dass derjenige erst dann bestraft wird, wenn er Wissen bekommt von den Gesandten und den Propheten, beziehungsweise denjenigen, die von den Gesandten und den Propheten überliefern. Dem Ungläubigen aber steht nur dann eine Strafe zu, nur dann bestraft Allah einen Menschen, wenn er den Gesandten zuwiderhandelt. Also die Fitra alleine, die zwar einen Beweis darstellt, dass Allah existiert, reicht nicht aus, dass Allah die Menschen bestraft. Er hätte es machen können, subhanah. Er hätte keine Propheten entsenden können. Er hätte auch kein Buch offenbaren können. Das hätte er alles machen können, subhanahu wa ta'ala. Aber so gütig wie Allah ist und so gnädig wie Allah ist, schickt er dir noch einmal Gesandten und Propheten, beziehungsweise nach dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam, die Gelehrten, die dich daran erinnern, dass du gemäß deiner Fitra handeln sollst. Erst dann verdienst du die Belohnung bzw. die Bestrafung. Und der Beleg dafür, dass Allah nur dann bestraft, wenn die Botschaft angekommen ist, ist die Aussage Allahs Azza wa Jal, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Das heißt, wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Also diese Ayah stellt klar und deutlich fest, dass Allah erst dann bestraft, wenn die Botschaft angekommen ist. Ist die Botschaft noch nicht angekommen und trotz der vorhandenen Fitra, dann bestraft Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen nicht. Daraus folgt, sagt nun der Verfasser, die erste Übereinkunft, also diese Fitra, stellt keinen ausreichenden Hinweis und kein fest gegründetes Wissen dar. Also du hast zwar die Veranlagung, du bist bereit für den Glauben, aber das alleine stellt noch kein Wissen dar, wofür du zur Verantwortung gezogen wirst. Also, die erste Übereinkunft stellt keinen ausreichenden Hinweis und kein fest gegründetes Wissen dar, um den Beweis gegen den Menschen zu erbringen. Denn der Mensch besitzt, nachdem er von seiner Mutter geboren wurde, keinerlei Wissen. Und er erreicht alleine durch diese Übereinkunft nichts. Darum entsandte Allah die Gesandten, sie brachten den Hinweis auf die Einzigkeit Allahs, tabaraka wa ta'ala, und erbrachten somit den Menschen den Beweis. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel, als Beleg dafür, dass ein Mensch, wenn er neu geboren wird, auch nichts weiß. Er hat die Veranlagung, ja, er hat dieses Vermögen, den Glauben anzunehmen. Er hat dieses Vermögen, nachzuvollziehen, dass es einen Gott gibt. Er hat dieses Vermögen, zu verstehen, dass Allah existiert. Das hat er. Aber das ist noch kein Wissen an sich, denn Allah Azza wa Jal sagt, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Das heißt, und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und das ist der springende Punkt. Also wenn du neugeboren bist oder wirst, als du auf die Welt kamst, hast du nichts gewusst. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein mögt. Also danach bekamt ihr eben die Mittel, um Wissen euch anzueignen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die erste Übereinkunft wird nicht als Beweis angesehen. Also die Fitra, diese erste Veranlagung, die natürliche Veranlagung, wird nicht als Beweis angesehen. Nicht als Beweis für was? Was bedeutet denn dieser Satz, nicht als Beweis für was? Nicht als Beweis für die Existenz Allahs? Ja? Genau, nicht als Beweis bei der Rechenschaft. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, so hat er es entschieden. Subhanahu, er hätte es auch anders entscheiden können. Nur so gütig wie er ist, subhanahu wa ta'ala, hat er es so entschieden, dass dies nicht als Beweismittel gilt, wenn du zur Rechenschaft gezogen wirst, dass du die natürliche Veranlagung, also diese Fitra hast. Nein, er hat gesagt, subhanahu wa ta'ala, erst dann gilt es als Beweismittel, wenn die Botschaft der Gesandten zu dir gekommen ist. Ja, das ist die Aussage von Ibn Abbas. Die erste Übereinkunft wird nicht als Beweis angesehen, sondern es besteht kein Zweifel an der Entsendung der Gesandten. deren Entsendung ist das Beweismittel Allahs gegenüber den Menschen. So sagte Allah Azza wa Jal, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Das heißt, Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Also wenn die Gesandten kommen, dann kann keiner mehr daherkommen und sagen, Entschuldigung, ich habe es nicht gewusst. Sind keine Gesandten gekommen, wie in der anderen Aya, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, und wir werden erst dann bestrafen, bis wir Gesandte entsandt haben. Bevor diese Gesandten kommen, dann könnte der Mensch sagen, Entschuldigung, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nicht gewusst, und tatsächlich hat Allah subhanahu wa ta'ala es so gewollt, dass jemand, der die Verkündung nicht erfährt, auch nicht bestraft wird. Die Frage, die sich nun stellt, warum wird dieser Aspekt so erläutert? Warum müssen wir das wissen? Denn es gibt doch tatsächlich Menschen, die andere Menschen verurteilen, dass sie Ungläubige sind, obwohl diese Menschen Unwissende sind, gemäß dieser Veranlagung. Das heißt, dieser Aspekt ist wichtig für ein Thema in der Aqida, und das ist At-Takfir. Also die Bezichtigung des Kufrs. Das bedeutet, dass du einem sagst, du bist kein Muslim, du bist ein Kafir. Das Problem bei diesen Menschen ist der Fehler, dass sie sagen, Unwissenheit ist keine Ausrede, und Unwissenheit ist kein Grund, vor dem Kufr geschützt zu werden. Ja? Und dann sagen sie das, egal welche Art der Unwissenheit. Und die richtige Ansicht ist, dass es verschiedene Arten und Gründe der Unwissenheit gibt. Ja, das heißt, nicht jede Unwissenheit ist so zu behandeln wie eine andere Unwissenheit. Wenn ein Mensch noch nie etwas gehört hat von Allah subhanahu wa ta'ala, noch nie etwas gehört hat von den Gesandten, noch nie etwas gehört hat von den Büchern, er lebt irgendwo in einem einsamen, fernen Land, wo es keinen Gläubigen gibt, wo keine Propheten hingekommen sind, dieser Mensch nach der Aqidah der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist entschuldigt. Warum? Weil keine Propheten zu ihm kamen. Beziehungsweise weil keine Menschen zu ihm kamen, die ihn dies erläutert haben. Das gilt für unsere heutigen Zeit, also nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls. Die Ulama wie Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, wie Muhammad ibn Abdul Wahhab, wie andere Gelehrten, ibn Qudam al-Maqdisi, wie andere, viele, viele Gelehrte sagen, die Unwissenheit, al-Jahlu, ist ein Grund dafür, dass man nicht aus dem Islam austritt, wenn diese Unwissenheit nicht selbst verschuldet ist. Wenn die Unwissenheit nicht selbst verschuldet ist. Das heißt, sie sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn die Unwissenheit nicht selbst verschuldet ist. Entweder man ist neu in der Religion, oder man lebt in einem fernen Gebiet, wo es keine Gelehrten gibt. Diese zwei Sachen. Hadith wa ahdin bi Islam oder ya'ishu fi badiyatin, das heißt in einem fernen Ort. Und was ist da an diesem fernen Ort so besonders? Es gibt keine Gelehrten. Wie gesagt, das erläutert und erwähnt unter anderem, sind viele, aber unter anderem Ibn Taymiyyah und Muhammad ibn Abdul Wahhab und viele andere. Und das hat auch Ibn Uthaymin rahimahullah so erläutert. Also wie gesagt, da könnte man jetzt eine Palette aufzählen. Das heißt, Unwissenheit bedeutet was? Bedeutet, und wann ist Unwissenheit ein Grund dafür, dass du diesen Menschen entschuldigst und dass du diesen Menschen nicht aus dem Islam austritt, also dass du nicht Takfir machst, also nicht den Kufr bezichtigst, wenn er neu in der Religion ist oder wenn er in einem Gebiet lebt, in der es keine Da'wah gibt. In der es keine Da'wah gibt. Es ist kein Mensch, der ihm je im Leben gesagt hat, hör mal zu, das darfst du nicht machen. Ist das klar? Und diese beiden Punkte, der Beleg dafür zum Beispiel ist, dass Rasul alayhi salatu wassalam einmal mit einigen Gefährten auf dem Weg war und sie haben gesehen, wie einige Mushrikin, Götzendiener, Polytheisten, ihre Schwerter an einem Baum aufgehängt haben, um Segen zu bekommen. Ja, dass sie mehr Kraft bekommen und dass sie dann bessere Kämpfer werden. Als diese Gefährten das gesehen haben, haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, lass uns auch einen Baum haben, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Also lass uns auch bitte so einen Baum haben, an dem wir unsere Schwerter aufhängen können, so wie diese einen Baum haben, an dem sie ihre Schwerter aufhängen können. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Er sagte das Gleiche, wie die Söhne Israels zu Mose gesagt haben. Gib uns einen Gott, so wie sie einen Gott haben. Was ist das? Ist das Kufr oder kein Kufr? Das ist Kufr oder nicht? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, Allahu Akbar. Ihr habt was gesagt? Ihr habt das Gleiche gesagt oder ihr habt so geredet wie die Söhne Israels zu Musa, als sie ihm gesagt haben, wir wollen auch einen Gott haben, so wie sie einen Gott haben. So wie die anderen, die Nichtgläubigen, einen Gott haben. Das heißt, hier erläutert der Prophet alaihissalatu wassalam, dass dieser Schritt, den sie begangen haben, indem sie eben es verlangt haben, einen Baum zu haben, an dem sie ihre Schwerter aufhängen, um eben den Segen zu bekommen. Und den Segen bekommt man nur von wem? Nur von Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ist derjenige, der die Macht gibt und Kraft gibt und Stärke gibt und Segen gibt. Allah Azza wa Jal alleine, weder Bäume noch irgendetwas anderes. Und trotzdem hat er sich von ihnen nicht losgesagt. Sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht gesagt, kehrt zurück, ihr ungläubiges Volk, ihr seid keine gläubigen Menschen. Er hat ihnen nicht gesagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Warum? Weil sie eben neu im Islam waren, weil sie das nicht wussten. Und das ist der springende Punkt. Ihnen war nicht bewusst, denn die Botschaft ist ihnen noch nicht, hat sie nicht, noch nicht erreicht. Sie waren neue Muslime. Und deswegen sind sie keine Ungläubigen, sondern deswegen bleiben sie gläubig. Und der Prophet alaihissalatu wassalam hat ihnen das beigebracht. So geht das nicht. Ja, das dürft ihr nicht verlangen, sondern ihr müsst Allah azza wa jal bitten und nicht etwa Bäume suchen, wo ihr eure Schwerter aufhängt. Ist das klar? Das heißt, dies ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, barakallahu fikum. Natürlich dürfen wir nicht den anderen Fehler machen, indem gesagt wird, jegliche Art der Unwissenheit führt zum Schutz vor dem Kufr. Nein, natürlich nicht. Selbst verschuldete Unwissenheit, jemand, der hat die Botschaft mitbekommen, oder er weiß, es gibt Leute, die die Botschaft hier übermitteln und den Menschen das Wissen beibringen. Aber er sagt, ach was, komm, lass mich bloß in Ruhe jetzt da. Ich will damit nichts zu tun haben. Wenn dieser Mensch selbst verschuldet ist an seiner Unwissenheit und eine Tat begeht, die zum Austritt aus dem Islam führt, die bei Allah als Tat des Unglaubens zählt, dann kann er nicht daherkommen und sagen, oh Allah, ich habe nicht gewusst, dass es verboten war. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm dann dies nicht verzeihen, wenn er so sterben sollte, natürlich, wenn er Taube macht, bevor er stirbt. Allah azza wa jal verzeiht alle Sünden, selbst Götzendienst und selbst Unglaube, solange man bereut, bevor man gestorben ist. Aber wenn man gestorben ist, dann bereut Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden außer den Unglauben und den Götzendienst. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah verzeiht nicht, dass man ihm jemanden beigesellt, und verzeiht, was darunter ist, alles an Sünden. Also derjenige, der nun so stirbt und selbst schuld ist an seiner Unwissenheit, den verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala nicht und dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Also müssen wir diesen Mittelweg gehen. Weder zu behaupten, keine Art der Unwissenheit schützt vor Kufr. Und das bedeutet, jeder, den wir sehen, der etwas macht, was Kufr ist, jeder, den wir hören, der etwas sagt, was Kufr ist, ist ein Kafir. Ob er irgendwo auf den Bergen gelebt hat und nie was vom Islam gehört hat, oder 100 Gelehrte als Lehrer hat, die sind gleich. Das sagt keiner von den Ulama, und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht umgesetzt. Auf der anderen sagen wir auch nicht, nee, solange man es nicht mitbekommen hat, kann man machen, was man will. Nein, sondern diese zwei Gründe der Unwissenheit haben die Gelehrten erwähnt, und zwar neu im Islam. Man kann ja nicht alles auf einmal lernen. Das ist ja kein Programm, wo du downloadest, Assalamu alaikum, hast die neue App, ja? Sondern das musst du ja langsam aber sicher lernen. Ja, und da kann ich nicht in einer Woche alles auf einmal lernen. Das heißt, wer neu im Islam ist, der ist eben ein Mensch, mit dem wir sachte umgehen müssen. Da gab es einmal tatsächlich einen Fall, wo eine neue Muslimin einen Menschen fragte, ich kann das nicht nachvollziehen und das finde ich nicht gut, diese Sache im Islam. Da hat er doch tatsächlich gesagt, du bist Kafira. So, Punkt, aus, Ende, Schluss. Also, hätte er gesagt, deine Aussage ist Kufr, die Aussage, die du jetzt gemacht hast, deutet auf Unglauben. Aber ob du ungläubig bist oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Dann das wäre noch akzeptabel, ja, denn es gibt einen Unterschied, ob die Tat an sich Kufr ist, wie das Verlangen nach dem Aufhängen dieser Schwerter an einem Baum, die Tat. Aber hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ihr ungläubiges Volk verschwindet? Hat er nicht gesagt. Diese Sache, da müssen wir doch sachte und langsam mit diesen Menschen umgehen. Vielleicht gibt es Sachen im Koran, die können sie nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Scheinargumente wirren in der Luft herum. Und man muss erstmal diese Scheinargumente widerlegen. Dann braucht man Zeit mit diesen Menschen. Dann muss man sich diese Zeit nehmen auch, um den Menschen zu erklären, nein, hör mal zu, das ist doch falsch, das ist doch nicht richtig, das ist doch... Da gab es doch tatsächlich einen Mensch, einmal ist er zu mir gekommen, der war damals noch nicht Muslim oder neu Muslim, aber der wusste gar nicht, ob er Muslim bleiben soll oder nicht. Und das Problem, das er hatte, war, ja, wer sagt mir denn bitteschön, dass der Koran nicht gefälscht wurde? Warum? Weil er mitbekommen hat, dass der Koran anfangs ohne diese Vokalisationen aufgeschrieben wurde, ohne Fatha, Kasra, Dhamma, noch mehr sogar ohne Punkte. Ein Punkt unten, zwei Punkte oben, nun ein Punkt unten. Damals, zur Zeit des Propheten, a.s.w., gab es diese Sachen nicht, diese Punkte nicht und diese Harakat nicht. Ja? Wer sagt mir denn bitte schön nicht, dass irgendjemand mal einen Punkt zu viel oder einen Punkt zu wenig gemacht hat? Das ist tatsächlich ein Scheinargument, wenn man kein Wissen hat über den Koran und wie dieser Koran zu uns gekommen ist und wie er überliefert wurde. Das kann man nachvollziehen, auch wenn man das nicht bestätigt, aber man kann nachvollziehen, dass es Probleme bereitet, oder nicht? Als er nun mitbekommen hat, der Koran wurde mündlich überliefert, nicht nur schriftlich, würde er nur schriftlich überliefert, gewesen, dann könnte man sagen, okay, ja, vielleicht hat jemand so einen Punkt zu viel oder einen Punkt zu wenig, aber er wurde wie überliefert? Mündlich bis zum heutigen Tage. Tabbat yada abi lahabi wa tab wird vorgelesen und der Schüler liest es dem Lehrer vor, der Lehrer liest es dem Schüler vor und so weiter. Wenn er thabbat sagt oder yabbat oder nabbat oder irgendetwas anderes, dann wird der Lehrer sofort sagen, hör mal zu, das heißt tabbat und nicht anders. Das heißt, es wurde mündlich überliefert von einem Lehrer zum Schüler, der wiederum zu seinem und so weiter und so fort. Als dieser Mensch das verstanden hat, hat er gesagt, ja okay, super. Das war ein Problem für ihn. Da können wir nicht sagen, ja Entschuldigung, du bist ja kein Professor für Koranlehre, ja, und deswegen bist du ein Kafir. Das geht nicht. Und hier gibt es einen wichtigen Punkt, den die Gelehrten erwähnt haben in diesem Bereich. Und das ist sehr wichtig, weil so viele so voreilig sind, beim Urteilen, dass ein Mensch kein Muslim mehr ist. Und zwar, nach welchem Maßstab gehst du, um zu sagen, ob genug Gelehrte vorhanden waren oder nicht? Hast du ein Thermometer, wo du sagst, so, jetzt stecken wir mal den Thermometer in diesen Berg oder in diese Erde und dann wissen wir, ah, hier gab es genug Gelehrte, du bist ein Käfer. Oder nein, hier gab es nicht genug Gelehrte, du bist kein Käfer. Das gibt es nicht. Und deswegen, barakallahu fikum, darf man nicht so voreilig sein im Takfir. Für dich gab es genug gelehrt. Für einen anderen, nee, das sind keine genug, nicht genug gelehrt. Ist das klar? Das heißt, bei diesem Punkt dürfen wir nicht sagen, hör mal zu, ich sage, 10 Schuyuch pro 1000 Menschen sind genug und wenn ich einen sehe, der hier irgendwas macht, dann ist das sofort ein Käfer. Ja, was könnte doch sein, dass deine Ansicht 10 zu 1000 nicht ausreichend ist? Wie wär's denn mit 100 zu 1000? Das heißt, und wenn nun, diese Möglichkeit vorhanden ist, ach, es kann sein, dass ich doch nicht richtig liege, dann muss ich sehr aufpassen beim Takfir, dass ich jemanden den Kufr bezichtige, dass ich sage, du bist ein Käfer. Ist das klar, barakallahu fikum? Deswegen ist dieser Aspekt so wichtig. Reicht die Fitra aus, um zu sagen, einer ist ein Käfer oder nicht? Wir sagen, nein, das reicht nicht aus. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Maßstab festgelegt und der ist was? Die Übermittlung der Botschaft. Ist die Botschaft angekommen oder nicht? Nun haben die Gelehrten gesagt, die Botschaft ist erst angekommen, wenn es keine Gründe gab, die Botschaft daran gehindert hat, anzukommen. Wie? Der Mann ist neu im Islam oder die Frau ist neu im Islam. Oder diese Person lebt in einer Umgebung, wo es keine Gelehrten gibt. Und da können wir nicht sagen, hör mal zu, das weiß doch jeder, dass das verboten ist, das weißt du. Aber in einer Gesellschaft, in der die ganze Zeit Kufr begangen wird, wir reden ja hier über Kufr, wir reden ja nicht über andere, es geht ja darum, wann wird ein Muslim zu einem Käfer. Wenn er aber in einem Gebiet lebt, wo jeder diesen Kufr ausübt, und es gibt keine Gelehrte. Das kann doch nicht wahr sein. Wo gibt es denn heute Gebiete, wo es keine Gelehrte gibt? Sag mir mal bitte Gebiete, wo es Gelehrte gibt. Wir haben zu wenige Ulama. Wir haben zu wenige Duat. Wir haben zu wenige Leute, die zur Wahrheit aufrufen. Nur weil du dein Internet hast und du hörst dir die Vorträge, wann du willst, heißt das noch lange nicht, dass auf der ganzen Erdkugel jeder einen Internetzugang hat und jeder weiß, wo er sein Wissen hernimmt. Es gibt tatsächlich Leute, die irgendwo leben, die überhaupt nichts von dieser Welt wissen. Sie haben ihre Schafe, mit denen gehen sie weiden. Und da hat sich die Sache erledigt. Und in diesem Dorf gibt es keinen einzigen Menschen, der weiß, was Schirk und was nicht Schirk ist. Sowas gibt es auf dieser Welt. Und da darf man nicht behaupten, nee, gibt's nicht. Ja? In diesem Dorf, dann das ganze Dorf so zu behandeln, ey, ihr seid alle Kuffar. Das geht nicht. So einfach geht das nicht. Da brauchen wir Wissen. Da brauchen wir Wissen über den Koran und die Sunna und wir brauchen Wissen über dieses Dorf. Habt ihr einen Scheich? Ja, ja, wir haben einen Scheich. Wer ist denn euer Scheich? Das ist der. Und dann ist das jemand, der die größten Kufferarten macht, die es überhaupt gibt. Wie willst du dann bitteschön von den Leuten im Dorf verlangen, dass sie wissen, was Tawhid ist? Wie willst du denn das verlangen? Wenn du etwas Gutes machen willst, dann geh hin und erkläre denen, was Tawhid ist. Jungs, nur Allah hilft. Weder die Gräber helfen, noch diese ganzen Riten, die ihr da macht, die mit dem Islam nichts zu tun haben, noch die ganzen Amulette helfen. Geh weg, was willst du denn hier? Du bist ganz neu hier, unser Imam und so weiter und so fort hat uns gesagt, wir müssen jeden Tag unser Amulett 5-mal küssen und dann geht's uns besser und so weiter. Da musst du doch erstmal Da'wah machen. Ja? Also, barakallahu fikum, wir sagen nicht, denn jetzt kommen natürlich immer die Experten am Ende, oh ja, der sagt das. Wir sagen nicht, Unwissenheit schützt immer. Und wir sagen nicht, Unwissenheit schützt nie. Sondern wir sagen, Unwissenheit schützt in einigen Fällen. Wann? Wenn man neu im Islam ist. Oder wenn man in einem Gebiet ist, wo es keine Da'wah gibt. Das heißt, wo die Botschaft nicht angekommen ist. Wo die Scheinargumente tatsächlich fest verankert sind. Und keiner da ist, der zur Wahrheit aufruft. Deswegen sagt nun der Verfasser über die Ayah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Seite 42. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. In diesem göttlichen Beschluss, in all seiner Kürze, liegt der Beweis, der jene zurückweist, die die Muslime des Unglaubens bezichtigen, indem sie sagen, diejenigen, für die jeder, der eine Kuffertat begeht oder eine Kufferaussage macht, sofort Käfer ist, diejenigen, indem sie sagen, die erste Übereinkunft, also die Fitra, genügt als Beweis gegen den Menschen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und macht etwas, was Kufr ist, oder sagt etwas, was Kufr ist, und er ist ganz neu im Islam, hat er noch nie mitbekommen. Stellen wir uns vor, jemand ist ganz neu, und da hat er einen Menschen gefunden, hat gesagt, weißt du was, da, heute Morgen hat er den Islam angenommen, hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jetzt kommt einer, mashallah, bist Muslim, weißt du was, jetzt gehen wir mal zum Grab unseres Scheichs sowieso, und dann bedanken wir uns mal bei dem, ja? Und dann holen wir mal so ein Schaf oder irgendwas, und dann opfern wir das Schaf, und dann bitte umrunde das Grab von unserem Scheich 7-mal. Der arme Typ, der weiß vom Islam noch gar nichts. Heute Morgen hat er Ashhadu an la ilaha illallah gesagt. Jetzt geht er hin und denkt, das ist der Islam, weil der hat so einen Bart, der das gesagt hat. Er wird ja wohl Muslim sein, oder nicht? Also geht er hin zum Friedhof und dann bitteschön und so weiter, unser Scheich, bitte lass uns und so weiter und so fort. Und dann macht er Tawaf, also umrundet dieses Grab. Da kommt ein anderer, muss, A'udhu billah, ihr beide seid Kuffar. Warum so schnell, ja? Schau dir doch diesen Menschen an, hör mal zu, weißt du überhaupt, was du da tust? Wie weiß ich, was ich da tue? Was mache ich denn? Du darfst das nicht, das ist Schirk. Allah ist derjenige, der dir helfen kann. Du darfst doch nicht einen anderen anbeten außer Allah. Warum denn? Der hat mir gesagt, ich darf das machen. Wie? Hast du nicht gelernt? Was soll ich denn lernen? Ich war heute Morgen, war ich und habe mich neu geduscht und habe Ashhadu an la ilaha illallah gesagt und Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Woher soll ich denn das wissen? Den kannst du doch nicht sagen, da kannst du doch nicht sagen, dass er ein Käfer ist. Ja? Und das Gleiche gilt für diejenigen, die zwar vielleicht schon länger Muslime sind, aber in einer Gegend leben, wo es tatsächlich keinen Menschen gibt, der sie zurechtweist. Und wenn ich von keinen rede, dann meine ich null. Also keinen einzigen. Sie haben die Da'wah noch nie mitbekommen. Und das gibt es tatsächlich. Es gibt Städte, es gibt ein Gebiet, ja, das ist so eine Ortschaft, ein Dorf, und da ist ein Mensch begraben, Dieser Mensch soll irgendwann mal in seinem Leben in einen Brunnen reingespuckt haben. Und seitdem ist dieses Wasser gesegnetes Wasser, sagen die. Und diese Menschen, wenn, weil sie sind ja im Freien, da gibt es Schlangen und Skorpione und so weiter und so fort. Wenn jetzt mal eine Schlange einen Menschen beißt, was machen sie? Dann holen sie den Notarzt. A'udhu billah. Nein, darfst du nicht machen. Was machst du dann? Dann gehst du zu dem Brunnen und trinkst dieses Wasser, dann geht es dir wieder besser. Und das machen die. Ich rede hier vom Jahr 2013. Ja, ich rede hier nicht von 5000 vor Christus. Ich rede vom Jahr 2013. Das heißt, diese Menschen, denen müssen wir doch diese Da'wah übermitteln. Zu denen müssen wir doch gehen und sagen, Taqullah, fürchtet Allah, tabaraka wa ta'ala, könnt ihr das doch nicht tun. Ihr müsst doch an Allah glauben, erklär ihm, was der Tawhid ist. Ja? Aber dieses voreilige, du hast es gemacht, Kafr, das ist nicht der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht der Weg der Gefährten radiallahu anhum. Das ist nicht der Weg der großen Gelehrten. Also, was sagen Sie? Sie sagen, die erste Übereinkunft, also die Fitra, genügt als Beweis. Und das stimmt nicht, denn Allah azza wa jal sagte, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden erst dann bestrafen, wenn wir Gesandte entsandt haben. Zweitens sagen sie, das ist ein anderes Scheinargument, die Menschen wurden mit der natürlichen Einstellung des Bekenntnisses zur Einheit, also zum Tawhid, erschaffen, darum haben sie keinen Entschuldigungsgrund. Aber die Widerlegung dieser Aussage ist noch einmal die Ayah selbst oder auch der Hadith, den ich erwähnt habe, das mit dem Baum und mit den Schwertern. Drittens, sie bekennen sich seit jeher zur Einheit Allahs. Ja, das kann ja sein, dass ein Mensch seit jeher sich bekennt, aber er wusste nicht, dass dieser Akt, den er begangen hat, ein Akt des Unglaubens ist. Wusste er nicht. Das kann nicht sein, dass es jemand nicht weiß. Doch, das kann sein. Dann geht man um die Welt herum und dann besucht mal mehrere Plätze auf dieser Welt, wo es keine Gelehrten gibt, wo es keine Ulama gibt, wo es keine Duat gibt, wo es keine Shuyuch gibt, wo kein Mensch da ist, der den Menschen sagt, fürchtet Allah, und dann schau dir mal, was dort begangen wird. An Sachen, wo du denkst, wir leben hier mit Abu Jahl und Abu Lahab und so weiter und so fort. Ja? Dann sagen sie, sie bekennen sich seit jeher zur Einheit Allahs. Und viertens, das Bekenntnis der Einheit Allahs, also Tawhid, der Einzigkeit Allahs, ist dem Verstand zweckmäßig. Ja, sehr, sehr schön. Aber die Details des Tawhid, die Details des Tawhid, dass Allah einzig ist, super. Aber die Details, du darfst nicht schächten, du darfst nicht umrunden, du darfst und so weiter und so fort. Diese Details, wir dürfen wissen. Dafür musst du Wissen haben. Noch einmal, derjenige, der selbst schuld daran ist, dass er nicht weiß, es gibt Schujuch. Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich habe Kinder, ich habe eine Ehefrau und so weiter. Junge, und dann macht er das, der wird nicht entschuldigt. Derjenige, der selbst daran schuld ist, es gibt Leute, die das erklären. Aber er selbst will damit nichts zu tun haben, der ist selbst schuld. Der wird nicht entschuldigt. Wenn wir also in einem Land sind oder in einem Gebiet sind, wo es einen Imam gibt, der einigermaßen eine gute Aqida hat und der den Leuten jeden Freitag sagt, hört mal zu, das ist verboten und ihr müsst einzig und allein Allah anbeten und so weiter, dann hat sich die Sache erledigt. Da kann er nicht kommen und sagen, ja, Entschuldigung, ich hatte keine Zeit zu Jumu'ah gehen und so weiter und ich hatte keine Lust und das geht nicht. Du musst deine Religion lernen. Du musst lernen, was ist erlaubt, was ist verboten. Du musst hingehen zu den Leuten des Wissens und du musst lernen, was Tawhid ist. Lernen, was die Bestätigung der Einzigkeit Allahs ist. Aber wenn ich irgendwo auf den Bergen lebe oder irgendwo ganz fern von den Leuten, Der nächste Alim ist vielleicht mehrere hundert Kilometer entfernt und ich habe meinen Kayan nicht dabei, weil ich habe einen Esel oder einen Kamel und mehr nicht. Ja, wie soll ich denn bitte schön dann zu diesen Ulama hin? All das ist aufgrund der Hinweise im Buch Allahs und in der Sunna seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, falsch. Ja, also all diese Behauptungen, die gerade erwähnt wurden, sind falsch. Shaykhul Islam ibn Taymiyyah sagte, die Übermittlung der gesetzlichen Bestimmungen, also der Botschaft, ist Bedingung für die Durchführung der Bestrafung. Wie in der Ayah steht. Also Allah bestraft erst dann, wenn die Gebote angekommen sind. Wenn jemand die Gesetze des Islam zur Gänze nicht kennt und sie ihm nicht übermittelt wurden, so ist er auch zur Gänze entschuldigt. Das sagt bitte schön wer nochmal? Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Man muss ja schon seine Religion lernen, barakallahu fikum. Und zwar von authentischen Quellen. Man muss schon die Religion fundiert lernen. Aber wenn jemand kommt und der hat nie was vom Islam gehört und er hat noch nie die arabische Sprache gelernt und so weiter und so fort und dann will er am laufenden Band hier jeden Kafir und der ist Kafir und der ist Kafir, das ist natürlich eine gefährliche Angelegenheit. Wenn er einiges weiß, Achtung, jetzt wird's noch interessant. Wenn er einiges weiß, und das, die Aussage ist immer noch von Ibn Taymiyyah. Wenn er einiges weiß und von einigem keine Kenntnis besitzt, er hat ein bisschen Ahnung und von anderen Sachen hat er keine Ahnung, was ist dann? So wird er bezüglich dessen, was er wusste, bestraft und ist bezüglich dessen, was er nicht wusste, entschuldigt. Allah aber weiß es am besten. Also Allah subhanahu wa ta'ala bestraft dich nur dann, wenn du Wissen hast. Wenn du nie was davon gehört hast, dann reicht die Tatsache, dass du diese natürliche Veranlagung zum Glaube an die Existenz Gottes hast, dazu reicht dies nicht aus. Allah hat es so entschieden, dass er dich erst dann zur Rechenschaft zieht, wenn du Wissen hast. Wenn man aber kein Wissen hat, wie ich vorhin schon erläutert habe, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen. Gut, dann geht es weiter mit dem Verstand, insha'Allah. Und das werden wir dann das nächste Mal sehen, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.